Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Und wir schauen auf zwei neue Filme, die morgen in den deutschen Kinos starten. Mit Hartwig Tegeler. Nämlich zum einen The Farewell von Lulu Wang und The Peanut Butter Falcon. The Peanut Butter Falcon, das klingt schon besonders. Der Erdnussbutterfalke. Was hat es damit auf sich? Naja, egal, ob The Rock oder The Undertaker oder jetzt The Peanut Butter Falcon. Zack bzw. sein Kumpel Tyler haben natürlich vollkommen recht. Ohne einen vernünftigen Namen ist ein Wrestler im Ring nun einfach gar nichts. Und da Zack die Erdnussbutter so liebt und davon träumt, durch den Ring zu fliegen, liegt das auch mit dem Falken ziemlich nah. Kurzum, Tyler Nielsen und Michael Schwartz Film erzählt von zwei Außenseitern auf der Flucht. Und der eine träumt eben davon, Wrestler zu werden. Er hat ein Down-Syndrom und flieht aus dem Heim, in das er gesteckt wurde, nachdem seine Eltern nichts mehr mit ihm zu tun haben wollten. Und der andere, Tyler, der in Anführungsstrichen normale, ist ein illegaler Krabbenfischer im Marschland von North Carolina. Der hat seinen Kollegen den Fang geklaut und macht sich jetzt mal lieber aus dem Staub. Also zwei, die irgendwie nichts zu verlieren haben, außer ihren Fesseln, sprich die alte, bescheuerte Vergangenheit. Und Zack Gottsagen, der spielt diesen Film Zack an der Seite von Shia LaBeouf, der hier mit der Heimbetreuerin Eleanor, Dakota Johnson, aneinander gerät. Die nämlich will Zack quasi wieder einfangen. Du bist mit einem Jungen mit Down-Syndrom hier mitten in der Pampa. Ich hab mich um ihn gekümmert, was du ja nur kannst, wenn er hinter Gittern ist. Wir sind hier nicht bei Herr der Fliegen. Du kannst nicht einfach... Es gibt Papierkram zu erledigen. Und während du mit Papierkram beschäftigt warst, waren wir mit Leben beschäftigt. Hab ich recht, Bruder? Ja. Übrigens, diese Geschichte ist auch sehr gut erzählt, was natürlich mit einer Verbeugung zu tun hat, die in diesem Film implizit steckt. Das ist natürlich auch eine Art von Verbeugung vor der Mark Twain-Geschichte, der Huckleberry Finn-Geschichte. Also insgesamt ist das ein wirklich wunderschöner Film, in dem übrigens Zack am Ende natürlich in einem Wrestling-Ring landet und zeigt, wie viel Kraft dieser Mensch tatsächlich hat. Also eine Empfehlung, dieser Peanut Butter Falcon von Tyler Nielsen, ja, und Michael Schwartz kommt ab morgen in die deutschen Kinos. Und der zweite Film, über den wir reden, hat zumindest schon mal einen durchaus gängigeren Titel, The Farewell, nämlich der Abschied von Lulu Wang. Was hat es mit diesem Abschied auf sich? Naja, es geht um den Abschied von einem Menschen und da gibt es in diesem Film einige Probleme in der Familie. Was ist los, Dad? Bitte sag's mir. Deine Nainai stirbt. Sie weiß es nicht. Deshalb darfst du ihr nichts sagen. Die Familie findet es besser so. Wieso ist das besser? Weil man bei uns in China sagt, wer Krebs hat, muss sowieso sterben. Ja, wen wir da hörten, das war die Tochter, aufgewachsen in New York, den Vater und die Mutter, die seit Jahren in den USA leben, aber eben bei uns in China, sagte ja die Mutter, noch ganz den alten Traditionen verhaftet ist. Und das ist eben das Setting von Lulu Wangs Film The Farewell. Die Großmutter hat eine tödliche Krebsdiagnose, die Familie will ja nichts sagen und richtet nun, damit alle die Sterbenden noch mal sehen können, eine sogenannte Fake-Hochzeit ein. Nur Billy, diese junge Frau, soll in New York bleiben, weil sie zu westlich ist und damit, wie alle in der Familie befürchten, ihren Emotionen dann doch irgendwie den Lauf lassen würde. Aber Billy reist, stur wie sie ist, dem Rest der Familie hinterher nach China und da wird dann diese skurrile Hochzeit gefeiert. Das klingt schon nach einer absurden Konstellation, dass da in The Farewell also offenbar eine Fake-Hochzeit gefeiert wird. Gleichzeitig aber auch eine traurige Geschichte, oder? Also das Traurige und das Komödiantische liegen hier sehr nah beieinander, zumal diese Familie eine geradezu unheimliche Energie aufwendet, um diese Lüge zu verstecken, während die Großmutter ihrerseits voller Lebenslust wie eine liebevolle Diktatorin die Regie über dieses Fest übernommen hat. Das sind sehr, sehr eigene Mitglieder der Familie, die Lulu Wang hier zeichnet. Man könnte sie auch schrullig nennen, aber eben auch sehr liebevoll. Doch im Kern von diesem Film geht es quasi um den Unterschied zwischen der westlichen und östlichen Kultur, die ja gerade in der Figur der Billy, die in den USA aufgewachsen ist, aufeinanderprallen. Übrigens gespielt wird Billy von der US-Rapperin Awkwafina, die selber Sino-Amerikanerin ist. Am Ende von Farewell könnte man sagen, gilt aber, egal ob West oder Ost, die Erkenntnis, dass die Begegnung mit dem Tod eine Sache ist, die dann doch besser nicht im Gegensatz zum Leben stehen sollte. Hartwig Tegeler mit zwei neuen Filmen, die also morgen starten. Zum einen, wir haben es gehört, The Farewell von Lulu Wang und The Peanut Butter Falcon von Tyler Nielsen und Michael Schwartz. Vielen Dank.